Liebe Zuschauer, gehören Sie zu denjenigen, die ab und zu beten? Ich ja schon. Zum Beispiel auf der Autobahn. Oh Gott, lass diesen Stau bitte endlich zu Ende gehen. Ich habe mir meinen Experten Vadim Cense ins Studio geholt. Lieber Vadim, erstmal hallo. Hallo. Ist denn so ein kleines Stoßgebet auf der Autobahn überhaupt ein Gebet? Oder was ist denn ein Gebet eigentlich? Ja gut, helfen könnte es natürlich auch in dieser Form. Allerdings ein richtiges Gebet ist entweder aus der Bibel oder wenn man heilen tut mit Gebeten, dann stellt man die Gebete eigentlich zusammen. Mhm. Also da kommen auch einige Teile da rein, die auch sein müssten, weil es geht um die Schwingung erstmal. Durch Beten erzeugen wir natürlich Schwingung der Luft. Man muss allerdings nicht unbedingt jetzt laut reden oder laut beten, sondern man geht eigentlich auch in die Besprechung richtig. Und zwar man kann auch also die Wörter gar nicht jetzt richtig aussagen und trotzdem wirkt es, weil die Schwingung ist da. Aha, okay. Wir haben eine kleine Ausstellung, die Vadim mitgebracht hat. Ich glaube, aufgrund dieser können wir das ein bisschen genauer besprechen, denn wirklich beten ist gar nicht so einfach. Also erklär doch mal ein bisschen, Vadim. Also eigentlich kann jeder natürlich beten. Also da muss man nicht unbedingt jetzt irgendwelche Ausbildung machen dazu. Mhm. Das ist ein Gebet, was für die spezielle Heilung gedacht ist. Das ist ein russisches schamanisches Gebet. Also das besteht aus 4 Teilen. Mhm. Erster Teil des Gebetes, das ist immer Aufbau. Also man sagt einen Satz. In diesem Satz wird einfach kurz gefasst, was überhaupt wichtig ist. Mhm. Also zum Beispiel, lieber Gott, mach das, das und das. Oder ich bete dich darum. Und dies und jenes an. Genau. Und zweiter Teil eines Gebetes, das ist immer auch wieder mal Aufbauteil. Also da kommt direkt die Schwingung hoch. Mhm. Es geht darum, dass man auf jeden Fall irgendwelche Gebete aus der Bibel zum Beispiel nimmt. Und es wird auch mehrere Male auch gesagt. Zum Beispiel für die Heilung wird es 4-mal gesagt. Aha. Ich habe das mal sogar in einer Sendung auch schon erzählt, also wie das genau jetzt aufgebaut wird. Man nimmt auch verschiedene Zahlen. Also zum Beispiel Vater Unser kann man sagen, zur Heilung 4-mal, für die Genesung. Also aber für die Liebe zum Beispiel 7-mal, damit die Schwingung größer wird. Aha, und woher kommen diese Zahlen? Woher weißt du das denn? Es ist eigentlich überliefert so, mhm. weil es geht um die Schwingung, das ist auch nach hunderten Jahren schon eigentlich dabei. Dann zum dritten Teil kommen wir auch jetzt, also dritte Teil des Gebetes, das ist eigentlich Formulierung, also da wird formuliert, was genau wichtig ist, also derjenige, der betet, der sollte 3 bis 4 Sätze zusammensetzen und in diesem Teil wird visualisiert, also das ist wie eine Geistheilung auch. Mhm. Man visualisiert das Geschehen, was da tatsächlich kommen sollte, zum Beispiel, wenn es um die Krankheit geht, man sagt zum Beispiel, wie ein Falke fliegt und herkommt auf ein Feld und schnappt eine Maus und mit dieser Maus wegfliegt. Dann sollte ein Falke kommen, die Krankheit mitnehmen und diese wegbringen. Man visualisiert es vor den Augen auch. Damit die emotionale Bindung, also auch mehr, dass man genau. in diese Energie kommt. Ja? Also das Vorstellen ist natürlich das, was sehr, sehr stark auch wirkt. Mhm. Und das vierte Teilchen, also das ist natürlich der Abschluss. Das kann auch jeder für sich selber ausmachen, wie es genau passiert. Entweder sagt man 3-mal Amen, das ist überlieferte Variante. Und man kann natürlich genauso gut sagen, so sei es. Also das ist der vierte Teil und damit ist das Gebet abgeschlossen. Es gehören natürlich sehr, sehr viele Sachen auch noch dazu. Man soll sich auch erden. Deshalb nimmt man etwas Schwarzes einfach, also schwarzen Stoff zum Beispiel oder schwarze Hose zusammenfalten. Darauf wird entweder gekniet oder man setzt sich drauf, damit man diese Erdung bekommt, damit die gute Energie auch bei uns bleibt. Aha, wie ist das jetzt, wenn ich abends zum Beispiel im Bett liege? Haben Sie vielleicht auch schon Dankesgebet gesprochen, vielleicht für den Tag? Da bin ich ja im Grunde nicht geerdet. Wirkt es dann nicht? Das ist wieder mal anders. Und zwar, es geht jetzt um Heilgebet, speziell was die Schamanen machen. Aha. Normale Gebete natürlich, also aus der Bibel oder einfach zusammengestellte Gebete, wird genauso gut. Also Gebet ist natürlich auch eine Aufbau. Für den Körper, für die Seele. Also das wirkt natürlich sehr, sehr gut, auch durch diese Schwingung, auch wenn man nur denkt, auch Gedanke hat Energie. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen unterteilen, was die Gebete betrifft. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Gebete und jedes findet anders statt. Wir haben über die Heilgebete jetzt gesprochen. Es gibt natürlich Dankesgebete. Was gibt es eigentlich noch für Gebete, Wunschgebete? Also eigentlich kann man Gebete für alles anwenden. Also es gibt kein einziger Ja, oder keine einzige Richtung, kann man sagen, wo man nicht beten dürfte. Also für alles kann man ein Gebet sprechen, egal um was es geht, für die Prüfung zum Beispiel auch. Mhm. Wenn man zur Prüfung geht, kann man auch beten, damit die Prüfung auch besser verläuft. Oder wenn man zum Beispiel ein Baby bekommt, also für die Frauen, die können auch natürlich beten. Man kann auch für diese Person beten. Also es ist nicht unbedingt nötig, oder ja, wichtig, dass die Person selbst betet. Man kann auch für eine Person Gebet aussprechen und den Namen von dieser Person auch reinbauen. Also dann wirkt es genauso gut. Und selbst wenn ich spreche ja teilweise im Geist, wir müssen ja nicht laut sprechen, hat Vadim ja eben schon gesagt, ich kann mir den Namen auch denken oder die Person vorstellen. Das ist ja auch eine Visualisierung. Es ist Visualisierung auch. Man kann zum Beispiel auch Warzen besprechen. Das ist eine sehr, sehr alte Methode. Das wird eigentlich auch nicht laut gesprochen, sondern es ist so wie ein Ritual im Grunde genommen, was überliefert wird auch. Man steht auf die Kerze. Man sagt aber nichts, man schaut die Warze an und stellt vor, dass diese verschwindet. Macht vielleicht noch Knotenmagie auch dabei. Also Knotenmagie heißt, man macht Knoten mit einem Faden, dann wird es verbrannt auf dieser Kerze. Aha. Und so diese Besprechung, also da gehen tatsächlich die Warzen auch weg. Ist auch eine Art von Gebet, sehr interessant. Was, glaube ich, auch immer recht wichtig ist, inwiefern muss ich eine Danksagung in das Gebet mit einfügen? Ein Gebet heißt ja um etwas bitten. Ist ja auch günstig, mal Danke zu sagen. Ne? Also Danke ist natürlich sehr wichtig. Man sollte sich bedanken. Wenn man zum Beispiel auch im ersten Teil der Aufbau sagt man, lieber Gott und deine Kräfte zum Beispiel, wenn ich nicht unbedingt gläubig bin, sondern ich sage, ja, ich glaube nicht an Gott, sondern an Kosmos. Im Grunde genommen geht es natürlich um andere Substanz, obwohl im Hintergrund ist es die gleiche Substanz. Also Energiearbeit ist Energiearbeit, sage ich immer wieder. Wie man das verpackt, an was man glaubt, das muss man auch begrüßen. Also einer sagt, ich begrüße dich, lieber Gott. Der andere sagt, ich begrüße dich, Kosmos oder Engel. Und deshalb gehören auch mehrere Utensilien auch zum Gebet, je nachdem, wer betet, an was man glaubt. Und so, da werden zum Beispiel auch Ikonen hingestellt, wenn man sowas hat zur Hand, oder Engelfiguren. Man nimmt auch natürlich Glas Wasser auch dazu. Ja. Das Wasser wird auch geladen. Das Wasser nimmt Energie auf, das Wasser wird zum Beispiel danach auch getrunken. Und das bewirkt noch die doppelte Wirkung, also deshalb wird auch das hingestellt. Okay, also wenn Sie, liebe Zuschauer, noch Fragen haben zum Thema Beten, Vadim Dzhendzia gibt Ihnen natürlich gerne Auskunft. Hier gibt es zum Beispiel eine Aufstellung über die Utensilien, was Sie alles brauchen, was Sie beachten müssen. Rufen Sie ihn einfach selber mal an. Lieber Vadim gibt natürlich gerne Auskunft. Liebe Zuschauer, falls Sie vorhin vielleicht schon gebetet haben. Lieber Gott, liebes AstroTV-Team, gebt mir doch bitte mein Tageshoroskop. Ich war nämlich heute noch nicht dran. Dann ist Ihr Gebet erhört worden. Hier ist Tageshoroskop Teil 2.